Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Hörspiel. Zum Hörspiel des Monats wählte die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Ist das Ihr Fahrrad, Mr. O'Brien, von Albrecht Bemel? Zitat aus der Begründung der Jury. Albrecht Bemels Collage zu Leben und Werk des irischen Dichters Flann O'Brien besticht durch die herzerfrischende Art des Erzählens, wobei die weit verbreiteten Klischees über Irlands Bewohner, Melancholie und heftiger Alkoholkonsum ironisch gebrochen und derart respektlos aufpoliert werden, dass ein funkelndes, fesselndes Hörerlebnis entsteht. Dabei gelingt es durchaus, neben seinem umwerfenden Witz auch die Tragik Flann O'Briens deutlich zu machen, ohne jede Vordergründigkeit. Geht dem Prost eigentlich übermäßig nahe? Ich meine rein gefühlsmäßig. Nein, eigentlich nicht. Seine Prosa hat diese funkelnde Textur. Ein bisschen wie das Gefühl, dass einem die besten Limousin vermitteln. Aber sonst, nein. Seine Personen. Dünn. Wissen Sie? Langweilig. Dumm. Ja, aber Swan. Naja, wenn all seine Gänse Swan wären. Ist das Ihr Fahrrad, Mr. O'Brien? Eine Hörspielcollage aus der Welt der Wissenschaft und des Suffs von Albrecht Bemel. Irland ist ein reiches Land, reich an Querköpfen, Schluckspechten und Eigenbrötlern, an Nebelkrähen, Nobelpreisträgern und Spötenkickern, reich an uralten Märchen, Lügengeschichten und Mythen von streitsüchtigen Helden, bösartigen Feen und tiefem keltischem Leid. Kein Wunder, dass Irland als erste Nation des westlichen Abendlandes die Gelegenheit ergriff und katholisch wurde, als es auf dem Kontinent noch sehr, sehr düster aussah. Bei solchen Voraussetzungen ist es vielleicht auch kein Wunder, dass diesem Land so viele literarische Genies entstammen. Jonathan Swift, Shaw, Beckett, Oscar Wilde, James Joyce und Flann O'Brien. Ihr Gesicht strahlte. Sie blickte auf, spürte die Leidenschaft, die in jedem Zug des straffen, mageren Gesichts geschrieben stand. Ihre Augen trafen sich. Mary, schrie er. Ihre Lippen trafen sich. Himmel und Erde schienen zu. Worum geht es hier eigentlich in Dreiteufelsnamen, Mr. O'Brien? Das ist eine Szene aus meiner neuen Serie, die nächste Woche in der Irish Times beginnt. Aber das ist doch bestimmt nicht der Anfang. So kann man doch keine Geschichte anfangen lassen. Nein, das ist nicht der Anfang. Aber was dann? Waren Sie denn noch nie im Kino? Dies ist der Vorspann. Der Vorspann zeigt die Höhepunkte der Geschichte. Ach, ein Vorspann, Sir? Dann machen Sie mal weiter. Gleich, sobald Sie sich beruhigt haben. Len O'Briens Werke vermischen Realität und Spinnerei auf wissenschaftlichste Weise. Hier ist unsere Welt mit allem, was man kennt. Mit Fahrrädern, Opernabenden, mit Polizisten und Bauchrednern. Len O'Briens Werke, ein bizarres Universum voller absurder Logik, mit gehirnunfreundlichen Argumenten und verqueren Charakteren. Diese Welt, eine Art Mischung aus Alice im Wunderland und Dantes Inferno, ist die Welt des Brian O'Nolan. Bekannt als Len O'Brien. O'Briens Muttersprache war irisch. Oder besser gälisch. Nicht englisch. Englisch hat er erst 1917 gelernt. Da war er schon 6 Jahre alt. Sein Vater hatte was dagegen, dass er Englisch sprach. Das war für ihn die Sprache der Eroberer Irlands. Auch so ein bärbeißiger Kauz. Aber er stand in dieser Zeit mit seiner Ansicht nicht allein. Das Elend des Englischsprechers mit seinem kläglichen Kasten voller 400 Sprachperlen kann man sich vorstellen, wenn ich sage, dass ein wirklich guter Irischsprecher mit den ganzen 400 in einem einzigen kosmischen Grunzer herausplatzen würde. In Donegal leben eingeborene Sprecher, die so viele Millionen Wörter kennen, dass sie es nicht mit ihrem Stolz vereinbaren können, dasselbe Wort häufiger als einmal im Leben zu verwenden. Ihr Leben, von ihrer Sprache ganz zu schweigen, wird, wenn es auf 100 zugeht, sehr verzwickt. Aber so ist das nun mal. Die irische Sprache ist ein Wunder an Vieldeutigkeit. Es gibt kaum ein einziges Wort, das einfach und explizit wäre. Abgesehen von Wörtern mit endlosen Nuancen verwandter Bedeutung, gibt es viele mit einem so kompletten Spektrum abgestufter Vieldeutigkeit, dass man jedes dazu bringen könnte, zwei einander direkt entgegengesetzte Bedeutungen anzunehmen. Flens Mutter auf der anderen Seite verbrachte ihr Leben mit der Zubereitung von Tee, um die Zeit totzuschlagen, sowie mit dem Gesang von Bruchstücken alter Lieder, um die Zwischenzeit totzuschlagen. Au. Deshalb war Flens Kindheit nicht sehr lustig, sage ich. Aber dann kam er in einer Klosterschule und eignete sich Englisch und jede Menge anderer Sprachen an. Später, 1933, im heiligen Köln, hat er auch ein wenig Deutsch gesprochen. Vielleicht sogar zu viel davon. Denn eines Abends verprügelte man ihn und warf ihn aus einer Kneipe, weil er über Hitler gewitzelt hatte. Es war eben Deutschland 1933, nicht? Lokalverbot! Die haben mich in der Kneipe vollkommen falsch verstanden. Und zum Glück für die Heilige Römische Kirche ist er nicht Priester geworden, wie es zuerst beabsichtigt war. O'Brien wuchs in einer Zeit schwerer Krisen auf. Der Konflikt zwischen England und Irland kurz nach dem Ersten Weltkrieg brachte viel Blutvergießen mit sich. Bürgerkrieg, Handelsembargo und innere Aufstände kamen zwischen 1919 und 1923 noch hinzu. Aber auch danach fand die Insel kaum Frieden. Immer wieder brach Gewalt aus. Ob in Ulster oder im Süden. Hier am University College in Dublin machte er zuerst von sich reden als Saufkumpan, Maulheld und Haudegen. Vor allem aber als Herausgeber einer kleinen Zeitschrift für Saufkumpane, Maulhelden und Haudegen. Die Zeitschrift nannte sich Fair Play. Man sagte, Er sei wie eine Kompanie Fallschirmspringer über das College gekommen. Die Universität ist von außen gesehen ein schmuckloses, rechteckiges Gebäude mit schönen Vorhalle, in die sich im Sommer die Mittagssonne aus Richtung Donnybrook ergießt. Auf der Rückseite befand sich ein weiteres, altes, verfallenes Kollegiengebäude, das einen als Rauchzimmer für Herren bekannten Raum enthielt. Dieses Zimmer war gewöhnlich von Kartenspielern, Radaubrüdern bevölkert. Einmal hatten sie einen Versuch gemacht, das gesamte Gebäude in Brand zu stecken, indem sie eine Anzahl von Lehnsesseln und Korbstühlen ansteckten, aber der Versuch wurde durch die feuchte Jahreszeit, es war Oktober, und das Dazwischentreten der Pförtner vereitelt. Ich möchte nicht wissen, wohin es mit der Welt noch kommen soll. Flann O'Brien studierte Gälisch, Englisch und Deutsch und machte seinen Magister über irische Literatur im Jahr 1935. Ach, das Examen. Was habe ich nach 5 Jahren meines Lebens vorzuweisen? Ich habe Büchern oder Studien nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt und betrachtete Vorlesungen als einen Witz, was sie auch sind. Die Examina fand ich kindisch und das ganze Universitätskonzept empfand ich als Heuchelei. Das einzige Resultat, das mein Vater für sein Geld erhielt, war die Gewissheit, dass sein Sohn makellos den Grundstock zu einem System heftigen Trinkens gelegt hatte. Ich glaube fest, dass wenn Universitätsbildung allgemein zugänglich wäre und allgemein Gebrauch davon gemacht würde, das Land innerhalb einer Generation zusammenbrechen würde. O'Brien zeigte bald, was er drauf hatte. So wie er hätte sicherlich auch James Joyce geschrieben, wenn er nicht so bescheuert gewesen wäre. Nun, Ladies and Gentlemen, gehen wir weiter. Kommen Sie, da hinten sehen Sie die Werkstatt. Würde es Sie überraschen zu hören, dass Michael G. Haney schon fast ein halbes Fahrrad ist? Er ist jetzt beinahe 60 und wenn man es genau nimmt, dann hat er insgesamt nicht weniger als 35 Jahre auf seinem Rad zugebracht. Er fuhr über die steinholprigen Feldwege Irlands, immer die Hügel rauf und runter, rein in den Graben und wieder raus aus dem Graben. Würde ich ihm sein Rad nicht jeden Montag klauen, dann wäre er wohl schon halbwegs angekommen. Wo denn angekommen, Sir? Dann wäre er wohl schon halbwegs selber ein Fahrrad. Ja, ein Fahrrad! Ja, ein Fahrrad. Haben Sie als junger Mann denn nie die Molekülwissenschaften studiert? Wenn nicht, so ist dies eine bedauerliche Versäumlichkeit. Aber wie auch immer. Ich will das kurz erklären. Alles, was besteht, alle Materie, ist aus kleinen Atomen zusammengesetzt, die immer in winzigen Kreisen einherfliegen, im Bogen rundherum zischen und in unzählbaren geometrischen Figurenbahnen umhersausen. Unmöglich, sie alle aufzuzählen. Die Atome stehen niemals still, sondern springen von hier nach dort, schwirren und zittern, preschen und flitzen herum. Und das war schon immer so. Können Sie mir intelligenterweise folgen? Bis jetzt schon. Und jetzt nehmen wir ein Schaf. Was ist ein Schaf im Grunde genommen anderes als lediglich Millionen und Abermillionen von winzigen, unruhigen Schafsmäßigkeiten? Schafatomen, die immerzu herumwirbeln und in verzwickten Wolken umeinander herumfliegen. Von außen betrachtet ist es nichts weiter als ein Schaf. Das ist die Molekülwissenschaft, alter Junge. Ich verstehe. Aber jetzt kommt erst der Hammer. Wissen Sie, was passiert, wenn man mit einem Hammer sehr fest auf eine Eisenstange schlägt? Wenn der Hammer nämlich auf die Eisenstange trifft, dann werden die Atome in dem Hammer zusammengepresst, wie Eier unter einer Glucke. Aber nach dem Schlag weiten sie sich wieder aus. Schlägt man die Eisenstange nur so lange und schnell genug, dann können sich die Atome nicht mehr beruhigen. Sie schwingen immer weiter und springen von dem Hammer in die Eisenstange über. Mit der Zeit vermischen sich die Moleküle aus dem Hammer mit denen der Eisenstange. Und selbst der beste Schmied könnte nicht mehr sagen, welches Molekül nun zum Hammer und welches zur Eisenstange gehört hat. Würde Sie es nun überraschen, wenn Sie erführen, dass die Molekültheorie in unserer Gemeinde am Werke ist? Das würde es allerdings. Und sie richtet namenlosen Schaden an. Die Hälfte der Bevölkerung ist schon davon befallen. Leute, die lange Zeit auf einem Fahrrad zubringen und damit über die holprigen Feldwege Irlands fahren, vermengen sich unweigerlich langsam mit ihrem Fahrrad. Nämlich in dem Maße, wie die Menschenatome sich mit den Fahrradatomen vermischen. Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, wie viele Leute in unserer Gegend schon halbe Fahrräder sind. Oh. Wenn alles nur schief geht, egal was man macht und gar nichts zu klappen mehr scheint, wenn das Leben so schwarz ist wie die Stunde der Nacht, ist ein Porter dein einziger Freund. Ich werde Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Mein Urgroßvater war 83, als er starb. Vor seinem Tode war er ein Jahr lang ein Pferd gewesen. Meist war er still und faul, aber hin und wieder brach er in einen schnittigen Galopp aus und setzte stilvoll über eine Hecke. Haben Sie jemals einen Mann auf zwei Beinen gesehen, der galoppiert? Man sagt, es sei ein erhabener Anblick. Die Transformation war sicherlich dem vielen Reiten geschuldet. Erraten, mit seinem alten Hengst. Dann war es genau umgekehrt. Er machte ständig Ärger, kam nachts ins Haus und wirkte tagsüber störend auf die jungen Mädchen ein. If you want your child to grow, your child to grow, your child to grow. If you want your child to grow, give him a jar of pork or sing toor-a-loor-a-la, toor-a-loor-a-la, toor-a-loor-a-la, sing toor-a-loor-a-la, give him a jar of pork. Einbeinige Männer, dämonische Polizisten und halbmenschliche Fahrräder bevölkern Flann O'Briens Romane. Manche dieser Fahrräder werden nachts in verdächtiger Nähe zu Kühlschränken gesichtet, während manche Menschen andererseits so sehr Fahrrad geworden sind, dass sie umfallen, sobald sie stehen bleiben. Passanten müssen ihnen aufhelfen und sie anschieben. Kein Wunder, dass Flann O'Brien keinen Verlag für seine Geschichten fand. Er legte das Manuskript in die Schublade und behauptete, es sei ihm leider verloren gegangen. Das war 1940. Miles Snake Opelin für die Irish Times, Dublin. Danke, Miles. Und wenn er nicht seine Kolumne in der Irish Times gehabt hätte, wäre er vermutlich nie so richtig berühmt geworden. Er schrieb allerdings wieder nicht unter seinem echten Namen, sondern nahm ein Pseudonym an, nämlich Miles Negopolin. Das bedeutet so viel wie Miles von den kleinen Pferdchen. In diesen legendären Kolumnen ging es häufig um genauso verdrehte Ideen wie in den Romanen. Da ist zum Beispiel die Geschichte mit der Buchhandhabung. Sie kennen das, wenn Sie zwar ein Bücherregal zu Hause haben, aber keine Zeit zum Lesen. Dann sehen alle Bücher neu aus, viel zu neu. Und das ist schlecht, weil jeder Besucher sofort kapiert, dass Sie nur ein eitler Angeber sind, der mit seiner Bildung protzen will, aber in Wahrheit keine hat. O'Brien hatte einen Vorschlag für diese besondere Kategorie von Schwachköpfen parat. Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Die Ware in einer Buchhandlung sieht völlig ungelesen aus. Andererseits sieht das Lateinwörterbuch eines Schuljungen so gelesen aus, dass es fast in Fetzen fällt. Man weiß, dass das Wörterbuch vielleicht 1 Million Mal aufgeschlagen und überflogen wurde. Und wenn man nicht wüsste, dass es so etwas wie Ohrfeigen gibt, würde man folgern, dass der Junge völlig versessen auf Latein ist und es nicht erträgt, von seinem Wörterbuch getrennt zu sein. So etwa. Ähnlich ist es bei unserem Schwachkopf, welcher möchte, dass seine Bekannten aus einem flüchtigen Blick in sein Haus schließen, er könne nur ein Intellektueller sein. Er kauft sich ein riesiges Buch über russisches Ballett, möglichst noch in der Sprache jenes fernen, aber schönen Landes abgefasst. Unser Problem ist es nun, das Buch in angemessen kurzer Zeit so zu verändern, dass jeder, der es betrachtet, nur folgern kann, dass sein Besitzer damit gelebt, gespeist und geschlafen hat. Sehen Sie, so. Der Beruf des Buchhandhabers besteht darin, neue Bücher so zu zerzausen, zu zerfleddern und zu malträtieren, dass es so aussieht, als sei der Besitzer ein Intellektueller und kein analphabetischer Emporkömmling. Genick brechen, Eselsohren reinmachen und unterstreichen. Es gibt freilich verschiedene Arten der Handhabung und jede hat ihren Preis. Zum Beispiel die erstklassige Handhabung. Jeder Band wird vollendet gehandhabt, 4 Blatt pro Stück mit Eselsohren versehen. In nicht weniger als 25 Bänden wird eine geeignete Passage mit Rotstift unterstrichen. Und als vergessenes Lesezeichen bekommen alle Bände je eine Flugschrift über Victor Hugo in französischer Sprache. Das kommt dann auf 2 Pfund 17 Schilling 6 Pence. Oder dies hier, Le Traitement Superbe. Jeder Band wird gut und wirklich und wahrhaftig gehandhabt. Zuerst von einem qualifizierten Handhaber und dann von einem Meisterhandhaber, der auf nicht weniger als 550 Handhabestunden zurückblicken kann. geeignete Passagen in nicht weniger als 50% werden mit roter Qualitätstinte unterstrichen. Und am Rand wird eine angemessene Redensart aus der folgenden Liste beigefügt. Quatsch. Ja, allerdings. Sehr wahr, sehr wahr. Diese kleinen Geschichten beginnen häufig ganz harmlos und unverbindlich. Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Zumindest sieht es so aus. Ja, aber vergleiche Homer Odyssee 3.151. Aber dann geht es erst richtig los. Schon. Aber Bossuet hat in seinem Discours sur l'histoire universelle den gleichen Nachweis geführt und viel gehaltvollere Erklärungen abgegeben. Es ist so, als würden die Marx Brothers eine feine Abendgesellschaft bei Madame de Stael auseinandernehmen. Unsinn. Und anschließend das Geschirr mitnehmen. Unsinn. Flann O'Brien war ein jenseitsmäßiger Trunkenbold, ein unwahrscheinlicher Schluckspecht und Suffkopf. Mit den Jahren eignete er sich eine epochemachende Saufsystematik an. Kein Vergleich mit der Studienzeit. Er war ein wesentlicher Mensch. Heiliges Kugellager. Und wenn er dann richtig besoffen war, manchmal zu sehr, um selber noch schreiben zu können, dann schnappte er sich einen der anderen Trunkenbolde vom Tresen, nahm ihn mit nach Hause und setzte ihn dort an die Schreibmaschine. Dann diktierte er ihm als Miles Negopolin bis in den frühen Morgen hinein seine Kolumnen. Er wurde fürchterlich verbimst, fürchterlich verbimst, bimslich verfrickst, österlich umschnuckst. Wie bitte? Ich fühle mich so komisch. Dunkelheit. Nasenbluten. Schwindelig. Wo bin ich? Hat es eine Senkung gegeben? O'Brien wurde Verwaltungsbeamter im höheren Dienst, wie sein Vater vor ihm. Und man liegt sicher nicht ganz falsch, wenn man behauptet, dass ein großer Teil seiner Irrsinnseinfälle mehr oder weniger direkt mit der Bürokratie verbunden ist. Stellen Sie sich einen besoffenen, katholischen Franz Kafka vor, der gerne Billard spielt, am liebsten in Hafenkneipen rumhängt und große Töne spuckt. Craig, wie die Gälen sagen. Seemannsgarn, Jägerlatein und Münchhausiaden, alles in einem. Ein irischer Nationalsport. O'Brien bekam seinen Job im öffentlichen Dienst nicht nur, weil auch sein Vater schon dort beschäftigt war, sondern weil jemand gesucht wurde, der fließend Gälisch sprach und dazu über eine sehr gute Allgemeinbildung verfügte. Und wenn die ganze Clopedia Britannica etwas nicht wusste, dann stand sie auf und schlug in Flann O'Brien nach. So allgemein gebildet war er. Go on, she called Now for a shillily at a hunter donina Die gälische Sprache erlebte ihre Wiedergeburt durch die irische Unabhängigkeitsbewegung in der Zeit zwischen den Weltkriegen. Aber O'Brien hielt sich mit politischen Äußerungen sehr zurück. Das war wohl auch klüger so, denn die Radikalen beider Seiten gingen nicht gerade zimperlich mit ihren politischen Gegnern um. Er bekam den Job als einer von mehreren hundert Bewerbern. Die Probezeit fiel ihm sehr schwer, denn er musste sich ziemlich zusammenreißen. Flann O'Brien war eben intellektueller. Aber leider, leider. An dem Tag, als die Probezeit zu Ende ging und er dauerhaft eingestellt wurde, erlitt sein Vater einen Schlaganfall und starb. Brian O'Nolan wurde Vormund seiner 10 Geschwister und seiner Mutter. Wirtschaftlich ein schlimmer Rückschlag. Und von da an ging es nur noch bergab. Er trank immer heftiger. Und so wurde er angeblich aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. In Wahrheit jedoch, weil er Säufer und Kolumnist war. Einem Säufer will ich nicht sagen, aber Kolumnismus, da hört der Spaß auf. Sir Miles Negopolin stand im makellosen Abendanzug in seinem Wintergarten. Eine Gestalt fast königlich vor einem wilden Blumenmeer aus Banksia alba, grünen Tomaten und Joyen-Zephyrlilien. Die angeheizte Luft war schwer vom Gestank der Paraffin-Emulsion. Ein Zeichen, dass Jenkins, Obergärtner, Vorsorge gegen jene Störung namens Kuckucksspeichel traf. Die Abenddämmerung brach, wie es ihre Gewohnheit war, schlicht intransitiv herein. Auf irgendeinem weit entfernten Baum konnte man das Husten einer Eule wahrnehmen. Hallo? Great was my admiration in listening to the remark addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. Gereizt legte Sir Miles den Hörer auf und goss sich einen steifen Drink ein. Er setzte sich, schlürfte an seinem Getränk und lauschte konzentriert auf etwas in der Ferne. Sir Miles murrte. Hab ich mir's doch gedacht. Benedict Keely nannte ihn den dreiköpfigen Mann, weil er so viele Pseudonyme hatte. O'Nolan war sein bürgerlicher Name. Als Miles Nicopolin schrieb er seine Kolumnen in der Irish Times. Flann O'Brien war der Name, unter dem er die Romane veröffentlichte. Aber der Dreiköpfige hatte noch mehr Pseudonyme. Bruder Barnabas, George Nowell, Matt Duffy und John James Doe, Count O'Blacher und andere. Nur als Brian O'Nolan schrieb er nicht. Er starb 1966, sinnigerweise am 1. April. Manche sagen mit voller Absicht. Diese vertrackten Pseudonyme. Er hatte wirklich jede Menge von diesen kleinen Gesellen. Eines Abends warf man ihn aus dem Scotch House, einem Pub in Dublin, weil er ständig versuchte, mit dem Messer einen Namen in den Tresen zu ritzen. Flynn O'Brogan. Fast hätte er diese Arbeit vollendet, aber da flog er eben raus. Lokalverbot! Die Gabe des Fluges ohne die Schwesterkunst des Landens ist immer ein Zwiespalt. Auf der Straße schrieb er dann mit Kreide weiter, auf dem Boden, wo er vermutlich ohnehin lag. Er schrieb Flann O'Brien. Bevor er sich aus der Gosse erhob und nach Hause ging, um drei Kurzgeschichten in makellosem Gälisch zu verfassen, noch vor dem Frühstück. Das war die Geburtsstunde eines großen Namens, eines sehr großen irischen Namens. Respekt, Respekt, das soll ihm mal einer nachmachen. Ich sage, die Jahre 1939 bis 1941 waren die besten in seinem Leben. Da schrieb er seinen Roman At Swim Two Birds und eine Menge Beiträge zu Cruise Gin Lawn. So hieß die Kolumne in der Irish Times, was so viel bedeutet wie kleiner, randvoller Krug. Hübsch, was? Oh! Oh. Au. Graham Greene, einer seiner ersten Leser, schätzte O'Briens Werke ganz besonders. Joyce meinte, O'Brien sei ein Vollblutautor mit einer Menge Witz im Tank. Aber Dylan Thomas war anderer Meinung. Gib das Buch deiner Schwester, vor allem wenn sie laut, vorlaut und dazu noch versoffen ist. Das sind keine schlechten Referenzen. Einer schrieb auch, das ist ja die reinste Pornografie, der allerletzte Schmutz und noch nicht einmal mit Bildern drin. Darauf folgte ein weiteres Buch, Der dritte Polizist. Wenn Gogol ihre gewesen wäre und kein Bewohner jenes fernen, aber schönen Landes Russland, dann hätte er vermutlich so geschrieben, wie es O'Brien in diesem Buch getan hat. Dann kam Hard Life und aus Dorkys Archiven. Ein wahrer Steinbruch von einem literarischen Werk. Da die menschliche Existenz eine Halluzination ist, welche die sekundären Halluzinationen von Tag und Nacht mit einschließt, bei letzterer handelt es sich um eine unhygienische Veränderung der Atmosphäre, die auf der Verdichtung schwarzer Luft beruht, hervorgerufen durch vulkanische Aktivitäten, eine Befleckung des Himmels, steht es einem jeden, der seine Sinne beisammen hat, übel an, mit dem illusorischen Unterfangen, die erhabenste Halluzination, die wir kennen, den Tod zu begreifen, befasst zu sein. Himmel nochmal, dass er dich selber nicht verkorkster ausdrücken kann. Oh, Mr. DeShelby. Guten Abend. Nehmen Sie Platz. Ich habe soeben aus Ihrem Buch zitiert. Es hat einen grünen Einband. Ah, sehr gut, sehr gut. Sie beschäftigen sich gerade mit dem Omnium. Omnium? Omnium ist das richtige Wort dafür, auch wenn Sie es in keinem Buch so finden werden. Sie sind Omnium. Ich bin Omnium. Meine Stiefel und der Wind, alles das. Wie aufschlussreich. Es tritt in Wellen auf. Welche Farbe? In allen Farben. Hohe oder niedrige Wellen? Sowohl als auch. Omnium verändert sich nie. So ähnlich wie Wasser gasförmig als Dampf, flüssig als Wasser und fest in der Form von Eis vorkommen kann. Omnium indessen kommt in Millionen verschiedenen Arten vor und es tritt immer wieder in Wellen auf. Schauen Sie mal dieser kleine Kasten. Sehen Sie? Licht ist dasselbe wie Omnium, mit einer kürzeren Wellenlänge. Wenn es aber eine längere Wellenlänge hat, tritt es in der Form von Lärm oder Geräusch auf. Mit meinem Patent hier bin ich in der Lage, einen Lichtstrahl so zu strecken und so zu verlängern, dass er zum Geräusch wird. Und wenn ich den Strahl verkürze, dann kann ich ihn so lange pressen, bis ich Hitze bekomme. Sie glauben gar nicht, wie angenehm das im Winter ist. Hier, hören Sie mal. Alles das ist Omnium? Alles. Die Niederländer, Sturm, Wind und Wasser, Schwarzbrot und das Gefühl von Hagelkörnern auf unbedecktem Kopf. Das alles ist Omnium? Jawohl. Und merken Sie sich eines, es gibt eine goldene Regel, die dabei immer beachtet werden muss. Nämlich? Niemals die vordere Handbremse zuerst anziehen. Wenn alles nur schief geht, egal was man macht und gar nicht zu klappen mehr scheint. Wenn's Leben so schwarz ist wie die Stunde der Nacht, ist ein Porter dein einziger Freund. Der dritte Polizist, erst posthum veröffentlicht, mag als Krimi beschrieben werden. Da werden Menschen mit einem Spaten erschlagen, Polizeibeamte entwenden Fahrräder auf wissenschaftlicher Grundlage, eine Hinrichtung wird vorbereitet und internationale Holzpreise spielen eine scheinbar entscheidende Rolle. Mit dem ersten Roman O'Briens von 1939 sieht es schon wesentlich schwieriger aus. In Schwimmen zwei Vögel ist wirklich ein außergewöhnliches Werk. Worum geht es da überhaupt? Ich frage den Übersetzer Harry Rowohlt. Darf ich kurz bitten? Herr Rowohlt, vielleicht wollen Sie uns helfen und zur Klärung beitragen. Nö. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Von jeglicher Musik, starker Finn, die du je gehört, welche hast du als süßeste empfunden? Ich will berichten. Wenn die sieben Kompanien meiner Krieger sich auf ein und derselben Ebene versammelt haben und der müßige, frischkalte, stimmgewaltige Wind durch sie hindurchgeht, überaus süß klingt mir das Echo, wenn der Pokal mit Macht auf den Tischplatten des Palastes aufschlägt. Süß ist mir das. Ach, das alte Irland, unsere Helden, Finn McCool, der Riese. Und das tragische Leben des Sweeney, der als Strafe für sein Verbrechen dazu verflucht wurde, sein restliches Leben in den Ästen der Bäume zu verflattern. Fluch über Sweeney, Fluch! Die heilige Glocke, die du beschimpft hast, wird dich in die Äste verbannen. Sie wird dich unters Federvieh gesellen. Die heilige Heiligenglocke, die so heilig ist. So wie dein Speerschaft flog, prestissimo himmelwärts, sollst auch du, Sweeney, wahnsinnig gewordener, wahnsinnig himmelwärts fliegen. Wenn alles nur schief geht, egal was man macht, und gar nicht zu klappen mehr scheint. Wenn's Leben so schwarz ist wie die Stunde der Nacht, ist dein Porter dein einziger Freund. Wie im Leben aller guten Iren spielte auch in O'Briens Leben der Durst eine große Rolle. Besser gesagt, die vielfältigen Mittel, die sich die Menschen erfinderisch zu seiner wirksamen Bekämpfung ausgedacht haben. Zum Beispiel eine oder mehrere Flaschen Porter. O'Brien war sicherlich das, was man gängigerweise einen alkoholischen Spiegeltrinker nennt. Sehen Sie mal. Hier, ein Penny und Sixpence in meiner Hand. Ich bin durstig und ich habe 7 Pence. Folglich bestelle ich eine halbe. Hm? Soll also meins selber bezahlen, verstehe ich Sie richtig? Der Schluss in Ihrem Syllogismus ist irrig, da er sich auf zu freie Prämissen gründet und darüber hinaus nicht wirtschaftlicher, sondern schankwirtschaftlicher Natur ist. Freie Prämisse ist richtig. Ich sah, dass mein Witz unbemerkt geblieben war und legte ihn wieder zurück in die Schatzkammer meines Gedächtnisses. Folge des vorangegangenen Dialogs, Bloßlegen der Zähne und des Zahnfleisches. Also wenn Sie mich fragen, ich habe zu meiner Zeit das eine oder andere Glas von dem Zeug getrunken. Man nannte das Zeug einen Schierlingstrank. Man macht es aus Knoblauch und anderen Sachen. Homer setzte seinen Erdentagen mit dem Giftbecher ein Ende. Er trank ihn allein in seiner Zelle. Das war auch so ein Schurke, dieser Homer. Er hat die Christen verfolgt. Das war einmal große Mode, das muss man berücksichtigen. Wissen Sie, man war ein Niemand, wenn man nicht ein paar Christen erledigte. Andererseits haben mich junge Leute aus meiner Bekanntschaft, die die Gewohnheit hatten, sich freiwillig unter den Einfluss von Alkohol zu begeben, oft durch die Schilderung ihrer seltsamen Abenteuer überrascht. Wenn auch die Geistestätigkeit durch Alkohol beeinträchtigt wird, so dürfte sie doch dabei zugleich auf angenehme Weise beeinträchtigt werden. Auf Ihre Gesundheit. Gutes Gelingen. O'Brien fand bald heraus, dass im Fall des Porter die zu trinkende Menge in unbefriedigendem Verhältnis zum toxischen Gehalt stand, und so verlegte er sich in Folge auf braunes Starkbier, obwohl er wusste, dass eine übergroße Anzahl von entsprechenden Flaschen in ihm nicht selten schmerzhafte Anfälle des Erbrechens hervorrief und er sich am nächsten Morgen, oft unter dem Vorwand einer Erkältung, für 3 Tage ins Bett verkroch. Ich war gezwungen, meinen Anzug unter der Matratze zu verbergen, weil mindestens 2 der 5 Sinne daran Anstoß nahmen. Geschenkt. Erzählen Sie doch lieber von Ihrer literarischen Arbeit. Nachdem ich mir genügend Brot für ein 3-minütiges Kauen in den Mund geschoben hatte, löschte ich meine Fähigkeiten zu sinnlicher Wahrnehmung und zog mich ins Privatleben meines Kopfes zurück, wobei Augen und Antlitz einen leeren und gedankenverlorenen Ausdruck annahmen. Ich stellte Betrachtungen zum Thema meiner literarischen Freizeitgestaltung an. Ein Anfang und ein Ende pro Buch waren etwas, das mir nicht behagte. Ein gutes Buch kann 3 völlig verschiedene Anfänge haben, die nur im vorausschauenden Wissen ihres Verfassers zusammenhängen, und mindestens 100-mal so viele Schlüsse. Die irische Vorliebe für überdrehtes Seemannsgarn, aufgeblasenes Großsprechertum und verwirrende Fabulierlust, ebenso sehr wie die Entschlossenheit zur Aufschneiderei, brachte es mit sich, dass die literarischen Figuren in O'Briens Werken nicht alles mit sich machen ließen. Es kam vor, dass sie sich gegen die zu strenge Regierung ihres Autors auflehnten und mit eiserner Faust diszipliniert werden mussten. Ich werde nie den Donnerstag vergessen, an dem die Sache passierte. MacDade, eine Figur, die ich eines Nachts erschuf, als ich 9 Stout geschluckt hatte und der eine ganze Woche lang mehr schlecht als recht davon gelebt hatte, dass er törichten alten Damen kleine Katzen verkaufte und von dem sich sagen ließ, dass er von den unmoralischen Einkünften seiner Katze existierte, sollte einen Opferstock für die Armen in einer Kirche ausrauben. Aber MacDade machte nicht mehr mit. Er weigerte sich. Wurde bockig und stellte sich quer. Mr. O'Brien, Entschuldigung, tut mir leid, Sir. Aber das bringe ich beim besten Willen nicht übers Herz. Was soll das, Mac? Wirst du auf deine alten Tage heikel? Nicht direkt heikel, aber bei Opferstöcken für die Armen hört bei mir der Spaß auf. Deshalb können Sie mich doch nicht gleich heikel nennen. Denken Sie doch mal an die Schlafzimmerkiste in Kapitel 2, Sie altes Ferkel. Kein Wort weiter. Erinnerst du dich an den neuen Rasierpinsel, den ich dir gekauft habe? Ja. Na, bravo. Entweder du knackst den Opferstock oder übermorgen setzt es Milzbrand. Aber sagen Sie mal, alter Junge, das ist doch ein wenig dick aufgetragen. Findest du? Nun, ich bin altmodisch genug, um deine Meinungen unerheblich zu finden. Und ich? Warum kann ich nicht meine Süße heiraten und die Beamtenlaufbahn einschlagen? Ein Eisenbahnunglück kommt glücklicherweise nur selten vor. Aber wenn es passiert, dann ist es fürchterlich. Denk mal darüber nach. Das würden Sie nicht wagen. Ach, würde ich nicht. Vielleicht möchtest du ja auch einen neuen Rasierpinsel. Doch die Romanfiguren ließen sich diese Schikanen auf Dauer nicht gefallen und verschworen sich gegen ihren Schöpfer. Sie schrieben nun ihrerseits einen Roman und machten den Autor darin richtig zur Sau. Erst veranstalteten sie einen kleinen, unfairen Gerichtsprozess und gaben sich einer Bestrafungsorgie hin, die in der Literatur einmalig sein dürfte. Folter, Verstümmelung, Psychoterror ohne Ende. Hat es auch mal richtige Skandale gegeben? Fettnäpfchen und solche Dinge. Sie wissen schon, nicht solche der ausgedachten Art. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, ging der Physiker Erwin Schrödinger nach Dublin ins Exil. Dort beteiligte er sich an der Gründung des Dublin Institute for Advanced Studies, DIAS. O'Brien war inzwischen zum Private Secretary des ranghohen Politikers O'Kelly ernannt worden, auf dessen Initiative die Gründung dieses Instituts unter anderem zurückging. O'Brien war mit der Arbeit des Instituts daher einigermaßen vertraut und hat Ideen der modernen Physik literarisch umgesetzt und sich über sie lustig gemacht. Das soll ein Skandal sein? Na, ich weiß nicht. I love my dear Redeemer, my creator too as well. Schrödinger war nun seines Zeichens nicht nur Physiker, Gedankenexperimentator und Katzentheoretiker, sondern vor allem auch Hobbydichter. Und damit erntete er in Irland allergrößten Respekt. Zu seinen Freunden gehörten etwa der Autor Brandon Behan und der Verleger Smiley, die wiederum mit O'Brien gut bekannt waren. Don't muck about, don't muck about, don't muck about with the moon. Trotzdem erfolgte eines Tages in der Irish Times ein Angriff gegen das Diaz. Und zwar in der Kolumne des Miles Nicopoline, alias Flann O'Brien. Und sein Vorwurf war im katholischen Irland bei Gott keine Lappalie. Soweit ich verstanden habe, hat Professor Schrödinger kürzlich bewiesen, dass es keine erste Ursache gebe. Das ist also das neue Institut in Dublin. Sie beweisen, dass es den heiligen St. Patrick zweimal gegeben hat und dass dafür aber Gott nicht existiert. Diese Verbreitung von Häresie und Unglauben hat nichts mehr mit anständigen Forschungen zu tun. Wenn wir nicht aufpassen, macht uns dieses Institut vor der ganzen Welt zum Narren. Und der Herausgeber der Irish Times, in der O'Brien sich derart über Schrödinger geäußert hatte, wurde dazu verurteilt, 100 schwere Pfund Strafe zu zahlen und künftig dafür zu sorgen, dass derlei Anschwärzungen und Stänkereien nicht mehr auf irischem Papier abgedruckt würden. Andererseits war Schrödinger aber noch von seiner Wiener Zeit her daran gewöhnt, verspottet zu werden, und zwar von einer großen Autorität in diesem gefürchteten Bereich, von Karl Kraus, der übrigens von den Naturwissenschaften genauso viel Ahnung hatte wie Flann O'Brien und kein Gramm weniger davon. Ich bin der Ansicht, dass die moderne theoretische Physik nichts anderes versucht, als antike griechische Gedanken in geradezu lächerlicher Form aufzupolieren, in dumme Bilder zu verpacken und uns dann als was Neues zu verkaufen. Wurde der Wert heute schon überprüft? Ja, habe ich gemacht. 10,6. 10,6. Und was sagt die Anzeige am Balken? 7,4. Hat es eine Senkung gegeben? Eine schwere Senkung. Gegen 3:30. Für eine derartige Senkung ist 3:30 ein wenig spät. Waren Sie so umsichtig, Holzkohle einzuschüren? Oh ja. Wie viel? 7 Pfund. Ich hätte 8 genommen. When I'm dead and in my grave, I hope for me a prayer you'll say, and as you're passing by, that you will throw in a jar of porter. Neben der modernen Physik und der alten Literatur gab es noch eine weitere Konstante in O'Briens Leben, und das war James Joyce, dessen Werk ihn wie ein böser Traum verfolgte. Ein Schicksal, das er mit vielen irischen Kollegen teilte. Es erwies sich als schier unmöglich, aus dem Schatten des großen Joyce hervorzutreten. James Joyce nahm echte Menschen und steckte sie in seine Bücher, während O'Brien Figuren erfand und sie ins echte Leben steckte. Schauen Sie, wie viele Leute sind denn nicht etwa felsenfest davon überzeugt, dass Sherlock Holmes tatsächlich gelebt hat? Eine solche Figur der erfundenen Sorte ist etwa der Wissenschaftler de Selby, der Entdecker des Omnium. Zu seiner Zeit in Bartown hatte er einen gewissen örtlich begrenzten Ruf als Weiser erlangt, welcher auf dem Umstand zurückzuführen war, dass er nie Zeitung las. Später stellte er die Tatsache in Frage, dass die Erde sphärenförmig ist und bewies stattdessen ihre Wurstförmigkeit. Ein Mann, der nur Bücher mit grünem Einband las. Sie können sich vorstellen, dass seine Allgemeinbildung daher schwere Lücken aufwies. Die Bibel etwa war ihm fast vollkommen unbekannt und seine nur vom Hörensagen stammenden Kenntnisse wiesen daher verdächtige Nähe zu gefährlicher Ketzerei auf. Joyce interessierte sich für die Exzentrik des Alltags, während O'Brien von weit her geholter Absurdität fasziniert war. In erster Linie unterschied die beiden aber ihre Einstellung zu Irland. Joyce lehnte die Enge und das Bigotte seiner Heimat ab. O'Brien seinerseits bezog daraus wesentliche Ideen für sein Werk. Er bekannte sich zu den verschrobenen Querköpfen, den querulantischen Abweichlern, halbgebildeten Volltrotteln und halsstarrigen Widerborsten. Ja, und er konnte tödlich beleidigt sein, wenn man seine Werke mit denen von James Joyce verglich. Ha! Dieser Vergleich hätte vor keinem Gericht der Welt Bestand gehabt. Anhand dieser etwas ungünstigen Beziehung zu dem erfolgreicheren Kollegen ist es vielleicht zu erklären, dass James Joyce in O'Briens letztem Buch selber als Figur auftaucht. Möglicherweise war das eine Art Therapie für O'Brien, denn O'Briens Joyce streitet jede Urheberschaft an seinen eigenen Werken kategorisch und auf empörte Weise ab. Und was ist mit dem Ulysses, Mr. Joyce? Ein einziges Stück Pornografie und Schmutz. Literarischer Auswurf, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe von diesem dreckigen Buch eine Menge gehört. Eine gehörige Ansammlung von Mist. Ich selbst habe nichts damit zu tun. Meiner Feder entstammen nur einige kleine Schriften für die Catholic Truth Society of Ireland. Während James Joyce mit Finnegan's Wake großen Erfolg hatte, bekam O'Brien von seinem Verlag Longmans Publishing nur Absage auf Absage. Auch andere Häuser lehnten seine Werke ab und so versank O'Brien in Depression und Dauersuff. Von der ersten Auflage seines Romans At Swim Two Birds verkauften sich nur 142 Exemplare. Der Rest der Auflage ging in einem Bombenangriff während des Krieges in Flammen auf. Und während in den 50er Jahren amerikanische Literaturstudenten gleich hordenweise auf den Spuren von Joyce wandelten, begann für O'Brien die härteste Zeit seines Lebens. Armut, fehlende Anerkennung und Einsamkeit. Sehr geehrter Mr. O'Brien, wir schätzen das Talent des Autors durchaus, sind aber der Ansicht, dass er weniger fantastisch schreiben sollte. In seinem letzten Werk ist er jedoch bedauerlicherweise noch weiter in diese Richtung gegangen. Wir sehen da im Moment leider keine Möglichkeit und so weiter und so weiter. Erst 1960, nur wenige Jahre vor seinem Tod, erlebte er den endgültigen Triumph seiner Bücher. At Swim Two Birds wurde sogar Bestseller. Flann O'Brien hatte es endlich geschafft. Für den Fall, dass die dankbaren Dubliner ihm ein Denkmal errichten sollten, gab er die testamentarische Anweisung, dass es auf jeden Fall mit dem Rücken zum University College stehen müsse. Er starb 1966 an Krebs, nach einer längeren Zeit der Depression und Trunksucht, ohne Hoffnung auf einen normalen Job. Miles, der brillante junge Journalist, wird 14 Tage nicht in der Stadt sein. Briefe werden nicht nachgeschickt. Ist das Geld hier knapp und schwer zu kriegen, wenn dein Pferd nur im Mittelfeld streunt und auf dem Konto nur Schulden liegen, ist ein Fort oder ein einziger Freund. Die Gesundheit lässt nach. Der Jung, der hat sich an und erkrankt und er redet zur Luftveränderung. Ist ein Portal, ein einziger Freund. Ist das Essen, die kann er her und kann weg, genau von der sich freuen. wird deine Gespannung im Monat mehr. Oh, dein einziger Freund. Dein Bruder, dein Freund. Ist das Ihr Fahrrad, Mr. O'Brien? Eins lässt sich mit Sicherheit sagen. Die breite Masse in dieser Stadt wird nie auf den Gedanken kommen, eine Miles-McGovern-Gesellschaft zu gründen. Dabei wäre das ein so netter Tribut an den alten Mann. Plus eine Statue in College Green. Ich sage, er hätte die ideale Figur für einen steinernen Bart und einen steinernen Gehrock. And when I reach the golden gates, I hope I'll not have long to wait. I'll call St. Peter aside and say, brought you up a jar of porter, sing tola lora lora la, tola lora lora la, sing tola lora lora la, brought you up a jar of porter. Ist das Ihr Fahrrad, Mr. O'Brien? Eine Hörspielcollage aus der Welt der Wissenschaft und des Suffs von Albrecht Bebel. Es sprachen Martin Engler, Hüseyin Çırpıcı, Ernst August Schepmann, Peter Peniewski und Udo Thies. Technische Realisation Werner Klein und Helga Ruben. Regieassistenz Sabine Wolowski. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Saarländischer Rundfunk 2003.